50 languages. 26. 26. In der Natur. In der Natur. Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort den See? Siehst du dort den See? Der Vogel da gefällt mir. Der Vogel da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. Ich finde das hässlich. Ich finde das hässlich. Ich finde das langweilig. Ich finde das langweilig. Ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar.